Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es wird gerade ziemlich viel ein Stück aus dem Magazin The New Yorker geteilt, in dem es darum geht, warum wir manchmal nicht einschlafen können. Ja, why can't we fall asleep, so heißt es, wird gerade im Netz viel geteilt. Und Martina Schulte hat sich's für uns mal durchgelesen. Da hat sich ja anscheinend einiges an unseren Schlafgewohnheiten geändert. Darum geht's ja in dem Artikel. Aber was genau hat sich denn geändert? Also Charles Kaiser, der ist Chef der Abteilung für Schlafstörungen am Bingham und Women's Hospital, der hat herausgefunden, dass unsere durchschnittliche Schlafdauer an Werktagen in den letzten 50 Jahren um 1,5 Stunden gesunken ist, von 8,5 auf unter 7 Stunden. 30% der Leute, die er gefragt hat, die schlafen sogar weniger als 6 Stunden pro Nacht und 69% der Befragten klagen über nicht genügend Schlaf. Das heißt, viele Menschen haben einfach Probleme mit der Schlaferei. Und liegt es an uns selber und an unserem modernen Leben? Also wir trinken, keine Ahnung, abends zu viel Cola noch oder Wein oder was auch immer und solche Sachen? Das ist auf jeden Fall ein Grund. Also Elizabeth Clareman, das ist eine Kollegin von Dr. Chrysler, die ist genau zu diesem Schluss gekommen. Das ist ein Teil des Problems. Aber ein Hauptteil des Problems hat vor allen Dingen mit dem Licht zu tun. Es ist ja im letzten Jahrhundert zumal in den Städten immer heller geworden. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir Menschen einfach sehr, sehr sensibel auf Lichtveränderungen reagieren. Wie denn? Also in unseren Augen befinden sich spezielle Fotorezeptoren und die reagieren auf den Lichtwechsel und die werden fast ausschließlich dazu genutzt, um unsere innere Uhr, unseren Tag-Nacht-Rhythmus sozusagen zu regulieren. Und diese Rezeptoren des Schlafhormons Melatonin, die sind direkt mit dem Teil des Hirns verbunden, das unsere innere Uhr steuert. Und die arbeiten sogar bei den Menschen weiter, die erblindet sind. Und dieses künstliche Licht, was wir modernen Menschen ständig um uns haben, führt dann quasi diesen ganzen Teil des Gehirns dauernd auf die falsche Fährte, oder was? Genau, das ist halt das Hauptproblem. Laut Dr. Matriciani, das ist eine andere Schlafforscherin, mit der New Yorker gesprochen hat. Und das Problem ist eben vor allen Dingen dieses kurzwellige Licht, das sogenannte blaue Licht. Das wird nämlich von unserem Hirn vor allen Dingen als Tageslicht interpretiert. Und dieses blaue Licht, das wird von Computern, Fernsehern, Smartphones und E-Readern abgesondert. Und der New Yorker schreibt hier, wenn wir vor einem Gerät sitzen, das blaues Licht abschreit, dann signalisieren wir unserem Gehirn, dass eben gerade nicht Zeit ist, schlafen zu gehen. Und Dr. Chrysler, der fragt hier in dem Stück so ein bisschen lapidar, was ist eigentlich mit der Dämmerung passiert? Die gibt es in Zeiten von blauem Licht eigentlich dann nicht mehr, oder? Muss man schlussfeuern. Genau. Die blaue Stunde ist jetzt halt das blaue Licht. Die Dauerblau. Genau. Und er sagt halt eben, dadurch, dass die Dämmerung für unser Hirn immer weiter nach hinten verschoben worden ist, wegen all dieser problematischen Lichteinstrahlung wird immer mehr Energie in unseren Körper gepumpt. Die hält uns wach. Und eine Studie, die er dazu veröffentlicht hat, die belegt das auch. Der hat nämlich zwei Personengruppen vorm Schlafengehen den einen ein E-Book, den anderen ein normales Buch zu lesen gegeben. Und nach 5 Nächten war das Schlafverhalten dieser beiden Gruppen total unterschiedlich. Und ich nehme an, die mit dem E-Book konnten deutlich schlechter schlafen. Genau, weil die sonderten weniger Melatonin ab, waren auch immer mehr müde als die mit dem normalen Buch. Ihre innere Uhr war um 1,5 Stunden nach hinten verschoben. Sie brauchten länger zum Einschlafen, waren morgens kaputter. Und das Schlimme ist, dieser Effekt, der setzt nicht erst nach 5 Nächten ein, sondern schon 12 Minuten kurzwelliges Licht reichen dafür aus. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir haben diese Geräte, wir wollen sie auch nicht missen, egal ob Fernseher oder Smartphone. Was können wir machen? Also Dr. Chrysler, der nutzt diese Forschungsergebnisse gerade, um so eine Art Tag-Nacht-Lichter für die NASA zu bauen. Das Licht nutzt dann die Wellenlängen, die uns vom Schlafen ab halten, um die Astronauten tagsüber wach zu halten, also dieses blaue Licht. Und gegen Abend schaltet das System dann auf ein wärmeres Licht mit längerer Frequenz um, um den Körper auf den Schlaf einzustimmen. Wird im Oktober 2016 in die internationale Raumstation eingebaut. Wir haben natürlich ein Problem, so lange können wir nicht warten. Und bis es im Mediamarkt dann irgendwann mal ist, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Ich habe aber mal geguckt, es gibt sogar Filter für solches blaues Licht. Das kann man für manche Elektrogeräte bekommen, zum Beispiel für Smartphones gibt es spezielle Apps, die Bildschirmfarbe verändern auf deinem Smartphone. Und außerdem gibt es auch Blaufilterbrillen, die du dir aufsetzen könntest. Die sind auch schon seit längerem auf dem Markt. Mein Tipp wäre aber, die Dinger einfach mal ausschalten. So mindestens eine Stunde, bevor man plant, ins Bett zu gehen. Ich glaube, das reicht nicht. Okay. Also, das blaue Licht, es beeinflusst uns und stört unseren Schlafrhythmus, weil es einen Teil in unserem Gehirn auf die falsche Fährte führt. Wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was Martina uns zusammengefasst hat, dann tut das doch. Das ganze Stück dazu, der Artikel, den sie gelesen hat, ist im New Yorker Magazine erschienen. Why can't we fall asleep? Verlinken wir euch später gerne in unserem Blog Schaum oder Hase auf deradiowissen.de. Deradiowissen. Schaum oder Hase?